Ich kann nicht anders als zu denken, du musst ein verwandtes Blut zu denen sein, die starben. Agamemnon und Orest. Elektra, verwandt? Ich bin dies Blut. Ich bin das hündisch vergossene Blut des Königs Agamemnon. Elektra heiße ich. Orest, nein. Elektra, er leugnet's ab. Er bläst auf mich und nimmt mir meinen Namen. Weil ich nicht Vater und nicht Bruder habe, bin ich der Spott der Buben. Wer des Weges kommt, stößt mit dem Fuß nach mir. Sie lassen mir auch meinen Namen nicht. Orest, Elektra muss 10 Jahre jünger sein als du. Elektra ist groß. Ihr Auge ist traurig, aber sanft. Wo deins voll Blut und Hass. Elektra wohnt abseits der Menschen. Und ihr Tag vergeht mit Hüten eines Grabes. 2, 3 Frauen hat sie um sich, die lautlos dienen. Tiere umschleichen ihre Wohnung scheu und schmiegen sich, wenn sie geht, an ihr Gewand. Elektra klatscht in die Hände. Recht, recht. Erzähl mir noch was Schönes von Elektra. Ich werde ihr's wieder sagen, wenn ich sie sehe. Orest, so sehe ich sie. Ich sehe sie wirklich. Du? So haben sie dich darben lassen, oder? Sie haben dich geschlagen? Elektra, wer bist du mit deinen vielen Fragen? Orest, sag mir, sag mir, sag! Elektra, beides. Beides, beides. Königinnen gedeihen nicht, wenn man sie mit dem Wegwurf vom Zugemüse füttert. Priesterinnen sind nicht geschaffen, dass man nach der Peitsche sie springen lässt und in so kurzen Lumpen statt eines wallenden Gewandes. Lass mein Kleid, wühl nicht mit deinem Blick daran. Orest, Elektra, was haben sie gemacht mit deinen Nächten? Furchtbar sind deine Augen. Elektra, geh ins Haus, drin habe ich eine Schwester, die bewahrt sich für Freudenfeste auf. Orest, Elektra, hör mich. Elektra, ich will nicht wissen, wer du bist, du sollst mir nicht näher kommen, ich will niemand sehen. Kauert sich das Gesicht gegen die Wand. Orest, hör zu, ich habe nicht Zeit. Hör zu! Ich darf nicht laut reden, Orestes lebt. Elektra wirft sich herum. Orest, gibt keinen Laut von dir. Wenn du dich regst, verrätst du ihn. Elektra, so ist er frei? Wo ist er? Du weißt es wo? Er ist versteckt? Er liegt gefangen. Irgendwo in einem Winkel gekauert, wartet er auf seinen Tod. Ich muss ihn sterben sehen. Sie haben dich geschickt, um mich zu foltern. Meine Seele sollst du aufziehen an einem Strick und wieder zu Boden schmettern. Orest, er ist unversehrt, wie ich. Elektra, so rett ihn doch, bevor sie ihn erwürgen. Kannst du ihm kein Zeichen geben? Ich küsse deine Füße, dass du ihm ein Zeichen gibst. Bei deines Vaters Leichnam beschwöre ich dich, so schnell du laufen kannst, lauf hin und bring ihn fort. Das Kind muss sterben, wenn es die Nacht in diesem Haus verbringt. Orest, bei meines Vaters Leichnam. Dazu kam das Kind ins Haus, damit noch diese Nacht die sterben, welche sterben sollen. Elektra von seinem Ton getroffen. Wer bist du? Der alte, finstere Diener stürzt aus dem Hof lautlos herein, wirft sich vor Orest nieder, küsst seine Füße, rafft sich auf, angstvoll um sich schauend und stürzt lautlos wieder ab. Elektra kaum ihrer mächtig. Wer bist du denn? Ich fürchte mich.